Was machst du einst voll Ehre, Stolz und Macht? Für deine Grenzen zogen Helden mutig in die Schlacht. Denke ich zurück, verspüre ich Schmerz, geliebtes Vaterland. Du warst so schön, doch jetzt kniest du an deinem Grabesrand. Deine festen Strukturen sind von Fäulnis befallen. Wie die Pest sind deine Feinde über dich hergefallen. Die Vaterlandsgenossen stellen sich nicht mehr zur Wehr. Deine klaffenden Wunden brennen in mir so sehr. Mein Land, mein Land ist krank. Mein Land ist krank. Mein Land liegt im Sterben. Mein Land ist krank. Mein Land ist krank. Alles, was man braucht. Doch das Feuer deiner Güte ist schon längstens verraucht. Alte Werte, alte Sitten werden nicht mehr anerkannt. Die Fremdkörper in deinem Innern nehmen überhand. Mein Land ist krank. Mein Land ist krank. Mein Land liegt im Sterben. Mein Land ist krank. Mein Land ist krank. Wir werden dich pflegen, deine Narben werden heilen, werden deine Söhne, deine Töchter wieder vereinen. Dein Volk wird für dich kämpfen, bis zum letzten Tropfen Blut. Die Freiheit an uns reißen, wir stürzen die Zwingherrenbrut. Mein Land ist krank. Mein Land ist krank. Mein Land liegt im Sterben. Mein Land ist krank. Mein Land ist krank. Mein Land ist krank. Mein Land ist krank. Mein Land liegt im Sterben. Mein Land ist krank. Mein Land ist krank.